رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زاكت القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Liebe Geschwister, diese Aya ist von großer Bedeutung. Diese Aya ist ein Aufruf, eine Warnung. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Es ist denn nicht Zeit für die Gläubigen? Für was ist es nicht Zeit? أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Dass etwas in ihren Herzen passiert. Eine Situation im Herzen passiert. Eine Sache im Herzen passiert. Eine Bewegung im Herzen existiert. Und diese Sache ist Al-Khushu'a. Demut. Eine Arbeit des Herzens. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Durch was passiert diese Demut, diese Khushu'? Wie kommt das in deinem Herz? Indem du dir Gedanken machst. Oder indem du die Versen von Allah subhanahu wa ta'ala und die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala bearbeitest und verinnerlichst. Und dann kommt die Warnung an die Gläubigen. Wenn das nicht passiert, wenn ihr nicht die Zeit ausnutzt, wenn ihr nicht diesen Moment schnell ausnutzt, bevor es zu spät ist und euch was passiert, was den Völkern der Schrift vor euch passiert ist. Den Volk, den Völkern vor euch, die Leute der Schrift, tala alayhimul amad. Sie haben die Zeit nicht ausgenutzt und die Zeit ist ihnen weggerannt. Und dann ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert. Und zwar, das Herz ist hart geworden. Weil wenn Khushu' ist, ist im Herz, ist das Herz gut, sauber, rein und weich. Und wenn kein Khushu' ist, wird das Herz hart. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala will uns mit diesem Vers sagen: Passt auf, ich warne euch, diejenigen, die glauben. Nutzt die Chance, bevor es zu spät ist, bevor euch das passiert, bevor euch das widerfällt, was den Völkern vor euch widerfallen ist. Bevor ihr in dieser großen Katastrophe reinfällt. Und zwar die Katastrophe, dass das Herz hart ist. Und wenn das Herz hart ist, liebe Geschwister, oder die Härte des Herzens kommt von Al-Ghafla, von Vergesslichkeit. Indem man Allah vergisst, indem man die Religion vergisst, wenn man Ghafla hat, dann kommt das. Und Al-Ghafla ist eine Krankheit, ist eine Sache, ist ein Problem, der aber passiert, der den Gläubigen passiert. Aber die Lösung dafür ist, aufzuwachen und nicht ständig in dieser Situation der Ghafla zu bleiben. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Inna alladhina attaqaw. Diejenigen, die gottesfürchtig sind. Inna alladhina attaqaw. Iza massahum ta'ifum min ash-shaytani tadhakkaru. Tadhakkaru fa iza hum mubsirun. Passiert ein Moment, eine Situation, wo man vergesslich ist. Wo man Allah vergessen kann. Seine Pflichten vergessen kann. Aber der Gläubige und Gottesfürchtige steht schnell wieder auf. Wacht schnell wieder auf. Tadhakkaru. Und dann ist sein Fa'idahum mubsirun. Sein Weg wieder klar und deutlich. Und er kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und wir müssen wissen, dass je schlimmer die Ghafla ist, je schlimmer die Ghafla ist, oder desto härter die Ghafla ist, desto härter muss die Aufweckmethode sein. Die Gelehrten erklären die Ghafla wie. Die geben ein Beispiel für die Ghafla wie der Schlaf. Und es ist unterschiedlich von Person zu Person, wie stark und wie fest sein Schlaf ist. Manche Leute schlafen so fest, dass du die größten Baustellgeräte bringst und vor ihm rum baggerst und den Boden aufmachst und der schläft immer noch, ist immer noch am Schnarchen. Für solch einen Fall, solche Leute, musst du, weiß nicht was, eine Waffe holen und schießen, glaube ich, damit er aufsteht. Und das ist unterschiedlich. Manche haben eine nicht so starke Ghafla, andere hat eine schlimme Ghafla. Und er hat eine tiefe Ghafla. Der braucht dann ein schweres Gerät, um ihn wach zu rütteln. Und deswegen sagen die Gelehrten, für die Ghafla, je schlimmer die Ghafla ist, desto härter oder stärker müssen die Mittel sein, die jemanden wieder von dieser Ghafla wach machen. Und von seinem Schlaf aufwecken. Manche schlafen nur, manche sind tot. Und deswegen, liebe Geschwister, Ghafla ist eine Sache, die jedem passieren kann. Und passiert auch jedem. Und wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Aber das Problem ist nicht in der Ghafla selbst, sondern darin, dass die meisten Muslime leider vertieft weiter in der Ghafla bleiben und nicht aufstehen wollen, nicht wieder wach werden wollen. Und deswegen muss jeder Muslim sich immer wachrütteln und immer wieder von dieser Ghafla aufstehen. Deswegen sagt der Imam Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, dieses Buch muss man lesen. Madarij al-Salikin. Ein sehr schönes Buch von Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah. Er sagt, sinngemäß sagt er, kun khafif al-Naum. Sei nicht jemand, der einen Tiefschlaf hat, sondern jemand, dessen Schlaf ganz leicht ist. Gibt es manche Brüder, wenn er schläft, wenn jemand nur, weiß nicht, so ein kleines Geräusch macht, er ist wach. So muss deine Ghafla sein. Dass du schnell wach bist. Dass du schnell zum Aufwecken bist und nicht jemand ist, wo du Baustellgeräte brauchst. Da kommt wieder ein Anruf. Und sind die Schwestern oben, das gibt's ja. Okay. Und deswegen diese Sache, Al-Ghafla, wie gesagt, passiert jedem. Und durch diese Al-Ghafla, die das Herz trifft, die Ghafla trifft das Herz. Wie trifft sie das Herz? Wenn man lange vergisst und dadurch dann in Sünden fällt. Und diese Sünden bringen wie Schicht, eine Schicht nach Schicht auf dem Herzen. Und der Imam al-Qayyim, alayhi rahmatullah, teilt das in drei Teilen auf. Die Schichten, die auf dem Herzen liegen. Erster Teil nennt er, alayhi rahmatullah, al-Ghain. Zweite Al-Rain. Wir reden jetzt über das Herz des Gläubigen. Nicht über das Herz von Kafir, der verloren ist. Sondern das Herz des Gläubigen. Erste Kategorie Al-Rain. Zweite Al-Ghaim. Und die dritte Ar-Ran. Die erste Kategorie Al-Ghaim ist die niedrigste Kategorie, wo eine kleine, sozusagen wie Staub auf dem Herzen ist. Die einfachste. Und diese Sorte kann sogar den Propheten passieren. تقعوا حتى للأنبياء والدليل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم sagt إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم sagt إنه لا يغان على قلبي. Das heißt, auf meinem Herz kommt manchmal ein Ghaim. Und ich bitte Allah um Vergebung am Tag 100 Mal. Dieser Hadith ist bei dem Imam Muslim überliefert. Wie verstehen wir diesen Hadith? Guckt euch mal der Unterschied zwischen uns und unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam meint mit Al-Ghain, mit dieses Etwas, das auf dem Herzen kommt, meint der Abi Umi sallallahu alaihi wasallam, dass er, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ist immer in Kontakt und immer in Gedanken mit Allah subhanahu wa ta'ala. Immer. Zu jeder Situation. Aber wenn er mal zum Beispiel, was machen muss für den Nutzen der Muslime, zum Beispiel ein Sahabi kommt zu ihm, er hat ein Problem. Er hat ein Problem und er beschäftigt sich in dem Moment mit dem Problem der Dunya des Sahabi, denkt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat Allah subhanahu wa ta'ala vergessen. Er ist in Ghafla geraten. Allahu Akbar. Er ist in Arbeit für die Umma, für die Sahaba, aber hier, das nennt er Ghaim. Bi Abi wa Ummi, sallallahu alaihi wasallam. Zweite ist Al-Ghaim. Und das ist eine Stufe höher. Wie das? Wie Al-Ghaim. Und dritte ist Ran. Ran ist eine Schicht, die auf dem Herzen ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kalla bal rana ala qulubihim. Und wie passiert das? Wie passiert diese Sache mit der Schicht? Die Sache mit der Schicht passiert, indem man in Ghafla ist und Sünde nach Sünde macht. Und so passiert das Schicht nach Schicht, Schicht auf Schicht, bis Ran auf deinem Herzen ist. So passiert das. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir wach werden. Und deswegen sagen die Gelehrten, der erste Schritt, um diese Krankheit der Ghafla und diese Krankheit, die auf deinem Herzen ist, zu beseitigen und zu beseitigen, ist Al-Yaqadha. Al-Yaqadha, aufzustehen, wach zu werden, weil es ist gefährlich. Al-Ghafla ist gefährlich. Aber was noch gefährlicher ist, nicht zu wissen, dass man in Ghafla ist. Nicht zu wissen, dass man in Ghafla ist. Dass man sich in Ghafla befindet, das ist die Katastrophe. Deswegen der erste Schritt, um aus Ghafla rauszukommen, ist zu erkennen, dass man in Ghafla ist und wach zu werden. Al-Yaqadha. Was sind die Asbab? Was sind die Hauptgründe für Al-Ghafla? Al-Ghafla, was sind die Hauptgründe dafür? Es gibt mehrere und wir reden inshallah ta'ala heute über einen Punkt. Einen sehr, sehr wichtigen Punkt, warum man in Ghafla geraten kann oder warum man in Ghafla fallen kann. Der erste Punkt, liebe Geschwister, ist Ar-Ridha bin-Nafs. Dass man zufrieden ist mit sich selbst. Dass man zufrieden ist. Deswegen sagt der Imam Ibn al-Jawzi alayhi rahmatullah, Al-Musibatul Uzma, Ridha al-Insan an-Nafsih, waqtina'ihi bi-ilmih. Wahadhi mihnatun qad أصابت أكثر الخلق وأصل كل كل مصيبة وذنب وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. الإمام ابن الجوزي رحمة الله ذاك المصيبة العظمى دي größte Katastrophe ist, dass der Mensch zufrieden mit sich ist, sich zufrieden gibt mit sich selbst. Und dass er sagt, ich habe genug Wissen. Ich weiß alles. Ich kann das. Und er sagt, diese Katastrophe hat fast alle oder trifft fast alle Menschen. Und dann sagt er weiter, Aslu kullu musiba. Der Grund oder Hauptgrund für alle Katastrophen und für alle Sünden und für alle, für Rafla ist, Ar-Rida anin Nafs, dass man zufrieden ist mit sich selbst ist. Wa aslu kullu yaqadha. Wa aslu kulli yaqadha. Und der Asl und Hauptgrund für jede yaqadha, yani Wachsamkeit, adam ar-Rida anin Nafs. Die Unzufriedenheit mit sich selbst. Weil, wenn man zufrieden ist mit sich selbst, wenn man sich zufrieden gibt, kann man dann, wird man sich ändern? Nein. Man wird keine Änderung bringen, weil man sagt, ha, alles okay. Wie die meisten Muslime heute, viele Muslime, wenn man die Krankheiten der Umma anspricht und auf die Situation und die Realität anspricht, sagen sie, ah, warum redest du darüber? Ist doch alles gut. Was wollt ihr mehr? Ist doch alles perfekt. Ihr redet immer alles negativ. Dabei ist es nicht eine Sache, dass wir yani, nichts zu tun haben, außer negativ zu sprechen, sondern wir reden über die Realität, über den Waqi' der Umma. Wenn wir über das Gebet sprechen, wie viel Prozent der Umma betet überhaupt gar nicht? Und von dieser Mehrheit der Umma, die betet, wie viel Prozent betet richtig? So wie es Rasulullah sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Wie viel Prozent der Umma fastet und wie viel Prozent der Umma fastet nicht? Wie viel Prozent der Umma gibt es Zakat und wie viel Prozent nicht? Wie viel Prozent der Umma macht Hajj und wie viel Prozent nicht? Wie viel Prozent der Umma klaut und betrügt und lügt? Das ist die Realität, die man ansprechen muss und die man dann behandeln muss. Weil man muss den Finger genau da reinstecken, wo es weh tut. Damit man sich ändert, damit die Leute wach werden. Aber wenn du sagst, alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann sind wir wieder in der Krankheit, über die wir gerade sprechen. Und das ist das, dass wir sagen, alles ist gut, wir sind mit allem zufrieden. Dann wird keine Änderung kommen. Aber deswegen, Asl. Wenn wir Kritik ausüben, wenn wir unsere Situation analysieren, wenn jeder sich selbst kritisiert und wenn jeder selbst seine Lage analysiert, dann sieht er, wo er ist, was er falsch macht und wird Änderungen bringen. Und قديماً, in der Vergangenheit wurde von den Gelehrten gesagt, لَأَن تُصَاحِبَ جَاهِلًا لَا يَرْضَ عَن نَفْسِهِ خير لك من أن تصاحب عالما يرضى عن نفسه. Die Gelehrten sagen, dass du einen Freund nimmst, der unzufrieden ist mit sich selbst, ist besser, als dass du einen Gelehrten als Freund nimmst, der zufrieden ist. Die Gründe, liebe Geschwister, ich werde inshallah ta'ala kurz zusammenfassen über diese Krankheit, die vier Gründe für diese Krankheit von Ar-Rida an den Nafs und inshallah ta'ala auch die Heilungen dafür. Der erste Grund, liebe Geschwister, dass man zufrieden mit sich selbst ist, das ist inshallah ta'ala eine Analyse für uns selbst, dass wir bi'idhnillah ta'ala das in unserem Leben umsetzen und so auch weitergeben bi'idhnillah. Der erste Grund, warum man sich zufrieden gibt mit sich selbst, ist, dass man sich mit anderen misst, die äußerlich den Anschein geben, dass sie schlechter sind als du. Das heißt, du guckst immer zu jemandem, der niedriger ist als du im Äußerlichen. Zum Beispiel, jemand hat Bart, er guckt zu einem, der hat kein Bart. Jemand betet Jama'a, er guckt zu einem, der betet nicht in der Jama'a. Jemand, der spendet, guckt zu jemandem, der nicht spendet. Jemand immer, der tiefer ist. Dabei ist die Regel eigentlich, dass man immer zu jemandem gucken soll, der höher steht. Der mehr macht als Ansporn. Guck in der Dunya zu jemandem, der tiefer ist. Bei uns ist anders. In der Dunya guckt man zu jemandem, der besser dasteht, der viel mehr Geld hat. Um als, das ist mein Vorbild. Ja, der hat so und so viel, guck mal, der hat in 2 Jahren hat er schon Mercedes, Wohnung, Urlaub 5-mal gemacht. Ich muss den toppen. In Akhira guckst du immer zu denen, was willst du, ich mach doch nichts. Guck mal, die anderen klauen und betrügen und ich mach das nicht. Das ist ein großes Problem. Die Lösung, liebe Geschwister, für diese Krankheit, dass man zu jemandem guckt, der tiefer ist, ist das so, wie man sagt, Toba, Toba, frohe Botschaft demjenigen, der sich mit seinen eigenen Fehlern beschäftigt, als mit anderen. Deswegen, wenn du dich mit deinen eigenen Sachen beschäftigst und auf deine eigenen Fehler guckst und nur auf dich selber guckst, was machst du nicht und nicht auf andere, bist du genug beschäftigt. Aber immer auf andere zu gucken, was macht der, was mache ich, was macht der nicht, und sich zu beschäftigen, ja, der macht das, ich mache das nicht, oder er macht dies nicht und ich mache das, ist eine Katastrophe, liebe Geschwister. Und führt zu was? Dass man sich schnell zufrieden gibt mit dem, wie man ist. Der zweite Punkt, liebe Geschwister, du siehst nur das Äußerliche von den Bruder oder von der Schwester. Woher willst du wissen, was er im Inneren hat? Vielleicht dieser Bruder sieht im Äußerlichen schlechter aus als du, aber im Inneren ist er bei Allah subhanahu wa ta'ala viel weiter als du. Hat einen stärkeren Iman als du. Hat vielleicht Taten, die du nicht siehst. Hat Taten zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala, die du nicht siehst. Und du hast im Gegenteil Sünden zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, die man nicht sieht. Der nächste Punkt, liebe Geschwister, ist auch dein Maßstab in dieser Sache und dein Vorbild in dieser Sache muss was sein? Muss nicht XY der Menschen sein, die vor dir sitzen, sondern dein höchster Vorbild, dein Maßstab muss Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sein. An ihn musst du dich halten. An diesem Level. Wie war die Ibadah des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wie war seine Gottesfurcht? Wie war sein Dhikr? Wie war sein Salah? Wie war sein Jihad fi sabilillah? Wie war sein Spenden? Wie war sein Amr bin Ma'ruf und Nahy al-Munkar? Wie war sein Lesen des Korans? Wie waren die Ibadah des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wie war sein Qiyam al-Layl? Wie war sein Siyam bi Abi Umi sallallahu alaihi wasallam? Halte dich an das fest und du siehst Wunder. Aber wenn du dieses, und das ist das Problem, was leider heute sehr, sehr verbreitet ist in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese katastrophale Krankheit ist Dana'atul Himma. Sich mit dem Minimalsten, des Minimalsten zufrieden zu geben. Das ist unser ein ganz großes Problem. Und wenn wir dann sehen, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie seine Ibadah bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam war, wenn wir lesen, dass er die Nacht durchgebetet hat bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam, bis seine Füße geschwollen sind bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam, wenn wir lesen, dass er weinte bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam, bis eine Pfütze voller Tränen war, sallallahu alaihi wasallam, wenn wir lesen, wie er hungerte, fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam, wenn wir lesen, wie er sein Leben opferte fi sabilillah, bi abi wa ummi sallallahu alaihi wasallam, dann siehst du dich ganz klein. Und du musst auch im Gegenteil direkt sehen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam derjenige ist, dem Allah subhanahu wa ta'ala alles vergeben hat. Dem das Paradies sicher garantiert wurde. Wie ist es mit dir, du sündiger Mensch? Du sündiger Diener Allahs. Was ist mit dir? Wie kannst du dich so schnell zufrieden geben mit dem Minimal? Wie kannst du sagen, Alhamdulillah, alles ist okay? Und dich zufrieden geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser Krankheit bewahren. Das ist einer der ersten Hauptgründe, liebe Geschwister. Für was? Was haben wir gesagt? Zufriedenheit. Dass man sich zufrieden gibt mit dem, was man hat. Oder mit der Situation, in der man sich befindet. Zweiter Punkt, liebe Geschwister. Warum man in diese Krankheit fallen kann, ist Thanaul Khalq. Dass die Menschen um dich herum dich loben. Oh, dieser MashaAllah. Oh, du hast Nur. Oh, du bist das. Du bist das. Du bist das. Lob auf Lob, Lob über Lob, Lob, Lob über Lob. Und der Shaitan Aduullah sitzt bei dir und du machst, natürlich. Eine Katastrophe. Wal-Iyadu Billah. Eine Katastrophe. Wie kann man dieses Problem lösen oder diese Krankheit heilen? Lieber Bruder, liebe Schwester, jeder kennt sich am besten selbst. Balil insanu ala nafsihi mada basira walau alqa ma'adhira. Du weißt am besten über dich selbst Bescheid. Und du musst wissen, dass derjenige, der dich lobt, der lobt nicht dich, sondern er lobt den Schutz, den Allah subhanahu wa ta'ala dir gewährt. Diese Decke, mit der Allah subhanahu wa ta'ala deine Masaib, deine Sünden deckt. Du musst dir sicher sein, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala diesen Zitr dir wegnehmen würde, würdest du nackt vor den Menschen stehen. Und jeder wird deine Masaib, deine Katastrophen und deine Sünden sehen, die du kennst, die du machst, wenn du alleine bist. Die du machst, wenn du nicht unter Menschen bist. Sei dir sicher. Und danke Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Sitr. Eine große Ni'ma von Allah, dass er uns deckt und dass sein Sitr auf uns ist. Weil wallahi, wenn das nicht wäre, die Menschen würden uns anspucken. Würden sich vor uns ekeln. Mit den Sünden, die wir machen, wenn wir alleine sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Jeder weiß, wie viele Sünden er macht und wie viele Taten er nicht macht. Jeder weiß, was er macht, wenn er alleine ist. Wenn er nicht mit den Menschen zusammen ist. Wenn nur Allah subhanahu wa ta'ala ihn sieht. Und deswegen, rahimallah, Al-Qahtani, in seiner Nuniyya sagt er, وَلَوْ عَلِمُوا وَاللَّهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي لَأَبَى السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي وَلَأَعْرَضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِي لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَسَالِبِي. Und dann sagt er weiter, وَلَكَ الْمَحَامِدُ والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. قحطاني sagt in diesen schönen Schair, sagt er, sinngemäß, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn und uns unsere Sünden nicht verdecken würde, dann wären wir bloßgestellt vor den Menschen. Und dann würden die Menschen uns nicht mehr grüßen auf der Straße und uns nicht als Freunde nehmen. ولكن سترت معايبي ومسالبي. Aber du hast meine Fehler und meine Sünden gedeckt. Und meine Sünden und mein Tughyan gedeckt. Deswegen gebührt dir der Dank. فلك المحامد والمدائح كلها. Der ganze Dank gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. بخواطري وجوارحي ولساني. Mit meinen Gedanken, meinem Körper und meiner Zunge. Gebührt ihm der Dank subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, darf dieser Lob uns keinen Ghurur machen. Yani was? Hochmut, zum Hochmut führen. Dieser Lob darf nicht zu Hochmut führen. Und man denkt, ja, mashallah. Der eine sieht, yani zwei Tage im Islam oder yani sinngemäß zwei Tage oder zwei Monate oder zwei Jahre. Mashallah, Bad, kurz, Allahu Akbar, der Bruder, wallahi, das ist nur. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden offenlegen würde, wallahi, die Menschen würden uns anspucken, wallahi. Die würden sich vor uns ekeln, wallahi, liebe Geschwister. Deswegen, sei Allah dankbar. Wir müssen Allah dankbar sein dafür, dass er uns deckt, dass er unsere Sünden deckt und uns nicht bloßstellt. Möge Allah Sitr stets auf uns sein. Dass Allah subhanahu wa ta'ala yasturana فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليه. Wallahi, unsere Sünden sind so gewaltig und so schlimm, wenn wir alleine sind, wenn uns keiner sieht, wenn wir nicht unter den Menschen sind, sind unsere Sünden so schlimm und so viele, dass wallahi, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns blamieren würde, kein Mensch mehr auf uns sehen würde. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. Und du musst wissen, lieber Bruder, liebe Schwester, dass der Lob, was einen Wert hat, ist nicht der Lob der Dunya, sondern was hast du für einen Stellenwert in Akhira und nicht was sagen die Menschen über dich in der Dunya. Was hast du für einen Stellenwert in der Dunya? Wallahi, das ist egal. Was hast du für einen Stellenwert bei Allah? Was hast du für einen Stellenwert in Akhira? Deswegen wurde einmal Umar al-Khattab radiallahu anhu, wurde zu ihm gesagt, kennst du den und den? Eine Person, die er nicht kannte. Und dann sagte Umar radiallahu anhu, was nützt ihm das? Oder was bringt ihm das, wenn ich ihn kenne? Aber Allah ihn kennt. Wert hat nicht, wenn die Menschen dich kennen oder wenn du bekannt bist unter den Menschen, sondern Wert hat, wenn du bekannt bei Allah subhanahu wa ta'ala bist. Deswegen im Hadith, sahih, ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Wenn jemand wahrhaftig ist und immer die Wahrheit sagt, er wird so sein, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala als Wahrhaftiger geschrieben wird. Das ist das, was Wert hat. Das ist der Stempel, das ist der Siegel, das ist der Gewinn. Aber was hast du für einen Nutzen, wenn heute in der Dunya mit dem Finger auf dich gezeigt wird, oh, der ist gut, der ist wahrhaftig, aber in Wahrheit bist du ein Lügner bei Allah. Und was hat es für einen Wert, wenn auf dich gezeigt wird, der ist wahrhaftig, der ist ehrlich und du bist ein Munafiq bei Allah? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Arbeite darauf hin. Und dein Ziel soll sein, dass du bekannt bist bei Allah als Wahrhaftiger und nicht als Lügner. Dass du bekannt bist bei Allah subhanahu wa ta'ala als ehrlicher Mu'min und nicht als Munafiq. Dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala bekannt bist als standhaftiger Mu'min, der für seine Religion steht und der den Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigt. Und nicht als Feigling, als Lügner, als Verräter, wal'iyadu billah. Das muss unser Maßstab sein, liebe Geschwister. Unser Maßstab muss sein, was ist unser Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala? Wie bin ich? Wer bin ich bei Allah subhanahu wa ta'ala? Das muss unser Maßstab sein. Aber Lob in der Dunya, dass die Menschen sagen, oh,